Gruß nach vorn. Lieber Leser 1985. Durch irgendeinen Zufall kramst du in der Bibliothek, findest die Mona Lisa, stutzt und liest. Guten Tag. Ich bin sehr befangen. Du hast einen Anzug an, dessen Mode von meiner damaligen sehr absticht. Auch dein Gehirn trägst du ganz anders. Ich setze dreimal an, jedes Mal mit einem anderen Thema. Man muss doch in Berührung kommen. Jedes Mal muss ich es wieder aufgeben. Wir verstehen einander gar nicht. Ich bin wohl zu klein. Meine Zeit steht mir bis zum Halse. Kaum gucke ich mit dem Kopf ein bisschen über den Zeitpegel. Da, ich wusste es. Du lächelst mich aus. Alles an mir erscheint dir altmodisch. Meine Art zu schreiben und meine Grammatik und meine Haltung. Ach, klopf mir nicht auf die Schulter, das habe ich nicht gern. Vergeblich will ich dir sagen, wie wir es gehabt haben und wie es gewesen ist. Nichts. Du lächelst. Ohnmächtig hallt meine Stimme aus der Vergangenheit und du weißt alles besser. Soll ich dir erzählen, was die Leute in meinem Zeitdorf bewegt? Genf, Shaw-Premiere, Thomas Mann, das Fernsehen, eine Stahlinsel im Ozean als Halteplatz für die Flugzeuge? Du bläst auf alles und der Staub fliegt Meter hoch. Du kannst gar nichts erkennen vor lauter Staub. Soll ich dir Schmeicheleien sagen? Ich kann es nicht. Selbstverständlich habt ihr die Frage Völkerbund oder Pan-Europa nicht gelöst. Fragen werden ja von der Menschheit nicht gelöst, sondern liegen gelassen. Selbstverständlich habt ihr fürs tägliche Leben 300 nichtige Maschinen mehr als wir und im Übrigen seid ihr genauso dumm, genauso klug, genauso wie wir. Was von uns ist geblieben? Wühle nicht in deinem Gedächtnis nach in dem, was du in der Schule gelernt hast. Geblieben ist, was zufällig blieb, was so neutral war, dass es hinüberkam. Was wirklich groß ist, davon ungefähr die Hälfte. Und um die kümmert sich kein Mensch, nur am Sonntagvormittag ein bisschen im Museum. Es ist so, wie wenn ich heute mit einem Mann aus dem 30-jährigen Krieg reden sollte. Ja, geht's gut. Bei der Belagerung Magdeburgs hat's wohl sehr gezogen. Und was man so sagt. Ich kann nicht einmal über die Köpfe meiner Zeitgenossen hinweg ein erhabenes Gespräch mit dir führen, so nach der Melodie, wir beide verstehen uns schon, denn du bist ein Fortgeschrittener, gleich mir. Ach, mein Lieber, auch du bist ein Zeitgenosse. Höchstens, wenn ich Bismarck sage und du dich erst erinnern musst, wer das gewesen ist, grinse ich heute schon vor mich hin. Du kannst dir gar nicht denken, wie stolz die Leute um mich herum auf dessen Unsterblichkeit sind. Na, lassen wir das. Außerdem wirst du jetzt frühstücken gehen wollen. Guten Tag. Dies Papier ist schon ganz gelb geworden, gelb wie die Zähne unserer Landrichter. Da, jetzt zerbröckelt dir das Blatt unter den Fingern. Nun, es ist auch schon so alt. Geh mit Gott, oder wie er das Ding dann nennt. Wir haben uns wohl nicht allzu viel mitzuteilen, wir Mittelmäßigen. Wir sind zerlebt, unser Inhalt ist mit uns dahingegangen. Die Form war alles. Ja, die Hand will ich dir noch geben, wegen Anstand. Und jetzt gehst du. Aber das rufe ich dir noch nach. Besser seid ihr auch nicht als wir und die vorigen. Aber keine Spur, aber gar keine.